Nach einem Erlass des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung wurde Genosse Park Nam-Nyung zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK in der Bundesrepublik Deutschland ernannt.